Er wird der Deutschen Hochschule einen Lehrkörper reorganisieren, der dann gleichlaufend und gleichgerichtet mit dem Willen der Nation wieder auch jene Aufgabe erfüllen kann, die er in seiner Zusammensetzung, wie ich sie vorfand, am 30. Januar nicht zu erfüllen vermochte. Es hat keinen Zweck, wenn draußen die Presse und wenn draußen in stillen Zirkeln der Kopf geschüttelt wird darüber, dass ich dem Willen und den Notwendigkeiten Rechnung trage, indem ich das ausschalte aus der deutschen Hochschule, was für den deutschen Studenten der Gegenwart und Zukunft nie und nimmer die Aufgaben, die Doppelaufgabe erfüllen kann, den Weg der Forschung, aber zu gleicher Zeit auch die Führung zu einem nationalen Deutschland der Zukunft zu weisen. Seien wir in diesen Tagen nicht ungerecht sentimental. Ich muss einen Teil der deutschen Hochschullehre ausschalten, auf dass die deutsche Hochschule wieder im Zusammen, in der Synthese von Forschung und Führung der Jugend ihre Aufgaben erfüllen kann. Die deutsche Jugend, so wie sie nun einmal die Dinge jetzt erlebt hat und sieht, lässt sich nun einmal heute vom fremdrassigen Professor nicht führen. So wenig, wie sich führen lässt von jenem, der geistig abgeirrt ist von Deutschland und seinem Wesen. Denken Sie nicht immer an den Einzelnen, denken Sie an die Nation. Ich muss einen deutschen Nachwuchs haben. Ich mache es den Herren nicht arischer Abstammung keineswegs zum Vorwurf, dass sie aus Blutinstinkt selbstverständlich versucht haben, den blutsmäßig ihnen näherstehenden Privatdozenten und Assistenten heranzuziehen. Aber ich kann das nicht weiter zulassen. Und wenn mir ein verdienter Professor des Kaiser-Wilhelms-Instituts gestern geschrieben hat, er könne sich auf keinen Fall darauf einlassen, dass ihm Vorschriften gemacht würden bei der Zusammensetzung, bei seiner Arbeitsgemeinschaft, die er gründet. So muss ich erklären, ich bin nicht berechtigt, dem deutschen Volke seine Gesetze, die es sich jetzt durch die Reichsregierung gegeben hat, nicht auszuführen. Ich bin verpflichtet, sie auszuführen. Wir müssen in Zukunft einen arischen Nachwuchs auf den Universitäten haben, sonst werden wir den Anschluss verlieren.